Fatima von Yusuf Mariam von der Aya Sophia für Stephanie. Hymne an Fatima. Als Fatima weinte, die Erde bebte und die Berge verrückten und die Toten erstanden. Als Fatima weinte, fielen die Blätter von den Bäumen und der Mond vergaß zu schimmern. Als Fatima weinte, übertraten die Flüsse ihr Ufer und die Gräser verwelkten. Die Sterne zeigten keinen Glanz mehr. Als Fatima weinte, jedes Herz ward gebrochen und überreichliche Tränen strömten. Als Fatima weinte, am Himmel wehte kein Wind mehr und alles rief nach der Dunkelheit. Fatima schrie auf und Tränen des Kummers und Tränen des Jammers und Tränen der Schmerzen strömten, regnend aus Fatimas Herzen. Als Fatima weinte, da hat die schwarze Mutter Erde blutige Tränen geweint. Ein Mann hatte wegen seiner Fatima ein vor Kummer gebrochenes Herz. Er war kein großer, starker, mutiger Mann, im Gegenteil, aber in seinem Kummer hat er zu Fatima gerufen und hat sie seine geliebte Fatima genannt. Er öffnete weit die Türe seines Herzens und schaute auf Fatima, als sein Menschenkind starb. »Meine Fatima«, schrie er, als das Mädchen tot vor ihm lag, und er kehrte vom Grab des Mädchens durch Fatimas Gnade als großer, starker, mutiger Mann zurück. »Mein totes Mädchen«, sprach er, »gehört in Ewigkeit Fatima.« Es fiel ein verwundeter Held im Kampf, wie man fällt vor der Türe des Hauses des Propheten, und in jedem Zelt ward ein Brand entzündet von der lodernden Flamme, die brennt in Demut vor der Türe des Hauses, wo sich befindet die Tochter des Propheten, gesandt, um uns zu führen. Ihr Unglück, die Öffnung für alle Katastrophen, war das, was sie durchgemacht hat an der Tür, denn die Diskussionen über diese Tür sind sicherlich schwer, wegen dem, was die Hände des Verräters begangen hatten. Haben die Gegner wirklich angegriffen, das Haus der Führung, den Landeplatz der Offenbarung, das Zentrum aller Glückseligkeit? Haben sie das Feuer entzündet an der Tür ihres Hauses und das Zeichen der Frau etwa überwältigt mit Licht? Ihre Tür ist doch die Tür des Propheten der Barmherzigkeit, des Propheten des Heils dieses würdigen Gottesvolkes. Nein, ihre Tür ist die Tür, die hohe, die erhabene, als ob Allahs feminines Antlitz erschienen. Mit diesem Feuer haben sie nichts als Schande gewonnen. Es war das Feuer der Hölle. Wie ignorant manche Leute sind. Es war nicht das Feuer von Allah. Die Erhabene, die Sublime. Aber der Bruch dieser Rippe kann nicht repariert werden, außer mit dem Schwert eines Mannes voll Macht und Kraft. Was zerbrach diese heilige Rippe, war ein Unglück. Kein zweites solches Unglück wird es je geben. Seit das junge Blut aus ihrer Brust floss, kann man sagen, was sie erlitten hat, durch welche Leiden sie ging. Sie hat alle Grenzen übertreten. Aber die Sünder, die sie auf die Wange schlugen, möge die Hand Gottes schlagen. Und immer noch die Rötung ihrer feuchten Augen bleibt und kann nur von den Augen der Weisheit getröstet werden. Mit weißen Schwertern das Banner verbreitend, die Peitschen haben einen Klang von Tristesse. Höre von der Zeit ohne jegliche Freude. Überreste des Armbands, des Zeichens am Handgelenk Fatimas, das so dunkel war, ein sehr starkes Argument für die Wahrheit. Aus der Schwärze der Nacht, der schwarze Arm des Kosmos, o Fatimas Arm, o Arm Allahs. Wie die Schwertscheide auf ihrer Seite gepflanzt war, brachte sie in den Speicher alles, was mit dir passiert ist. Ich kenne nicht die Geschichte von dem Nagel, so frage ich die Schatzkammer aller Geheimnisse. Im Schoß der Dinge ist die Herrlichkeit, denn das Innere blutet. Können sie wirklich verbergen, was weithin bekannt ist? Was ist mit der Tür, der Wand, dem Blut? Wahre Zeugen sind, die niemand verbergen kann. Berge wurden zerkleinert nach Anhörung ihres Jammers. Ist dies die Art, wie die Tochter des Propheten behandelt werden sollte? Wie wunderbar sie ist! Sollte man einer betrübten, traurigen Frau aus Angst vor Verleumdung verbieten zu weinen? Bei Allah, sie hat blutige Tränen vergossen, solange die Erde steht und das Weltall. Deswegen, weil die Geliebten ihres großen Vaters verloren waren durch die Unterdrückung und Beleidigung ihrer Beschützer. Sollte der Erbe der Wahrhaftige werden beleidigt und sein Vermächtnis das Beste der ganzen Schöpfung? Wie könnte man ihre Aussage eine Lüge nennen? Denn es wird eine Antwort auf die Verse sein der Purifikation. Sollte der Glaube von einem Beduinen gelernt werden, abgesehen von dem einen Gemäßen, dem Buch, so beschlagnahmten sie das, was sie selbst getan, getan der Frau in ihrem extremen Unglück. Wehe ihnen, sie fragten nach einem Beweis im Gegensatz zu der klar definierten Weisheit. Und ihre Ablehnung derer, die es bezeugen, ist das größte Zeugnis für das, was wir zu klären haben. Die Lücken waren nicht zufällig. Nein, sie schlossen ihre Tür des Herzens. Sie wandten sich von der Wahrheit ab und ihrer Tür, als ob sie sicher vor Gottes Vergeltung wären. Sollte die Gereinigte in der Nacht begraben werden, ihr Grab unbekannt den Menschen? Sie war nicht in der Nacht heimlich begraben worden, denn sie war auf die Unterdrücker wütend. Niemand hörte, dass sie jemals so war, in Würde unerkannt, ihr Grab unbekannt, dir und mir. Wehe denen, denn der eine ist zornig, deswegen, weil sie unterdrückten die Blume, die Auserwählte. Suliman sagte etwas, da sagte ich, O Suliman, haben sie wirklich so getan, ohne Genehmigung? Er sagte, ja, bei der Herrlichkeit des einen, während Fatima keinen Schleier trug. Aber sie nahm hinter der Türe Zuflucht, um einzuhalten die Regel des Schleiers. Als sie sie sahen, pressten sie Fatima, fast ihr Leben töteten sie, als sei sie Lösegeld. Sie sagte, O Fidda, unterstütze mich, denn sicherlich hätten sie gern getötet meinen Fötus noch heute. Sie hatte eine Fehlgeburt, die Tochter der Führung. O Leid, die Fehlgeburt ihres Sohnes war der sogenannte Muhassan. Sie müssen nicht mit Feuer die Tür verbrannt wissen. So hofften sie, löschten mit dem Feuer das Licht. Sie wussten nicht, was zu tun war, schlugen Nägel in die Brüste Fatimas. Wenn du nur wüsstest, in welchem Zustand war ihre gebrochene Rippe, was für eine Fehlgeburt, warum ihre Augen rot waren, warum ihre Ohrringe auf dem Boden lagen. Unverschleiert war sie, als sie in ihr Haus drangen. Als Ali es sah, ihr Mann, der Bräutigam der Frau, die furchtlos war. Den Löwen von Allah haben sie belästigt. Wie ein Kamel haben sie ihn geführt mit Zwang. Die Batal hinter ihnen stolperten über den Schwanz ihrer Robe, die sie getragen mit lautem Jammer, dass in den Herzen es sich entzündete, das Feuer, und in der Angst die Steine der Höhe schmolzen. Sie rief, lasst meinen Cousin Ali allein, oder ich rufe zum einen, der sieht, der vor ihm werde ich weinen. Sie zollten ihr keine Beachtung. Bei ihnen war sie in der Tat voller Angst. So nahmen sie Ali als Gefangenen, gebunden wie in Gefangenschaft. Sie hatten ihren Tag. Er geht weiter, bis er das Folgende sagt. Ali sieht und hört, und das Schwert ist scharf, und Alis Macht ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber den Willen seines Bruders beschränkte er, wie er konnte. Das war mehr als eine Wirklichkeit. Also hab Geduld, o einer, mit der Angelegenheit betraut, einer, dessen Urteil ist klug und gerecht. Einer mit einem Unglück, das größer und schwerer ist, einer, dessen Herz lässt Steine schmelzen. Wie viele Katastrophen soll ich erzählen, wobei die Reinheit wurde so lange nicht ausgezogen? Wie dass die Augen ganz rot waren, kann ich kontrollieren, o Sohn Taha, ein süßer Schlummer überhaupt? So weine und seufze für deine Feinde, lass sie nicht weinen und klagen ihr Leid, als wenn ich sehe, wie er redet, wie er weint, mit wenig Trost, aber mit Tränen, schwer und tief. Darf ich nach ihr nie zu meiner Erleichterung nehmen, ein Haus des Glücks, nachdem ihr Haus das Haus der Trauer? Also, du Sohn Fatimas, wirst du zum Leben bringen die Tyrannen und Unterdrücker noch vor dem jüngsten Tag? Nein, bei deiner Entschuldigung. Die Leute haben keinen Pardon zu erwarten. Auch durch deine Milde waren die Leute nicht umgestimmt. Was deine Mutter trug, sie haben eine Fehlgeburt verursacht, und deines Großvaters Sohn haben sie mit Pfeilen in den Tod geschickt. O Meister, o Gesandter Allahs, steh und sieh, was geschah mit deiner Familie. Weitere tun das, was du nicht sagtest. Sie nahmen das Kalifat von Ali, und was du sagtest, haben viele geleugnet. Sie führten ihn zu so und so, Treue zu schwören, gegen seinen Wunsch, indem sie ihn gewaltsam unterdrückten. Dafür wurde er durch das Schwert des Schabir ein Märtyrer, und durch das Gift des Schubara starb er. Als ob er nicht der gewesen, der wie der Prophet war, auch war er von seinem Herrn gereinigt. Und Fatima ist da, sie haben ihre Heiligkeit verletzt, durch einen, der ihr an der Tür die Rippe brach. Ihr Hussein, ohne Ursache, wurde erschlagen, sein Körper in Teile geschnitten, mit Blut befleckt, im Staub auf dem Boden liegend ist ihr Hussein. Ihre Kinder sind fünf, Hassan und Hussein, und Zainab, die älter als Kultam, und Muhassan wurde eine Fehlgeburt, als Omar gewaltsam die Tür geöffnet, wie es allen bekannt ist. So starb sie nach dem Propheten, bereitwillig ging sie zu ihrem Herrn und erfüllte alles, was er für sie angeordnet hatte. Solches bringt Schmerzen zum Herzen, und jedes andere Unglück ist sicherlich weniger schmerzlich. Welche Trauer, Demütigung, Verfolgung und Unterdrückung und Wildheit wurde allen klar. Dann erklärte er, wie sie starb, und sagte, die Ursache, hieß es, war ein natürlicher Tod. Es wurde auch gesagt, dass ihr die Schmerzen verursacht wurden von einem Schlag von diesem Manne Omar. Als sie ihren Fötus sofort als eine Fehlgeburt erkannte, hielt sie ihn weinend und klagend im Arm. Mit den Riemen von seinem eigenen Schwert gefesselt nahmen sie Ali, und Omar hat ihre Rippe gebrochen und angegriffen, und sie haben das Haus der Tochter des Erwählten überfallen, und der eigene Imam rief immer, in ihrem Haus ein Feuer brennt. Des Erbes des Propheten Mohammed wurde sie beraubt, und sie wurde ausgepeitscht und geschlagen. Und die gereinigte eine, Fatima, ihr Erbe ward beschlagnahmt durch den schlimmsten Menschen, dass sie Tränen vergossen, nachdem er sie wegen einer Fehlgeburt geschlagen, so starb sie, und ihres ward beschlagnahmt. Sie sannen einstimmig darauf, mit ihren üblen Launen, mit Unwissenheit und Verlangen, das Haus Fatimas niederzubrennen. Fatimas, was für eine schreckliche Tat, so was zu tun. Ein Haus, bei dessen fünf Bewohnern der sechste ist Gabriel, ohne einen Grund, es in Brand zu stecken. Und Murtadä wurde aus der Heimat zwangsweise entführt. O Herr derjenigen, der abgestritten wurde, was ihr Vater hinterließ ihr zum Erbe, und die wurde durch die voller Groll und Hass heimgesucht, und die ihr einen Becher voll Kummer zu trinken gegeben, wegen ihrem Sohn. Der Sohn von Mariana, der Verfluchte, hat sie von dem Kummerbecher trinken lassen, und der ein Lügner genannt wird, jemand, den der Herr von den Sünden gereinigt, und gibt einem anderen Kind des Propheten den Kummerbecher zu trinken, dem wird das Feuer angezündet, demjenigen, der unsere Heimat brennen lässt. Ich frage mich, über wen von ihnen soll ich trauern, und für wen sollen meine Tränen strömen? Für den Wasi, als er in seiner Moschee gekrönt wurde und sich vor dem Schwert beugen musste? Oder wegen der von Batal, Fatima, die beraubt wurde, ihres Erbes, ihres Rechtes auf alles, und einer sagte zu ihr, du irrst dich so zu handeln, denn dein Vater erklärte laut vor vielen, wir, die Propheten, hinterlassen für unsere Kinder nichts zu erben, was wir hinterlassen ist für jeden und alle. So sei es mit dem, was dein Vater gesagt hat. Sie sagte, gib mir, was mein Vater mir hinterlassen hat, der Beste von allen Menschen, der mir Fürbitte für mich betet. Aber dein Zeugnis ist nichtig, und nur der Text des Buches überzeugt mich. Sie blieb unterdrückt, verfolgt, als ihr Anspruch abgelehnt wurde, als ihre Rippen wurden gebrochen. Oder sollte ich trauern über den, der getrunken aus dem Judasbecher das tödliche Gift? Wie konnte nicht abfallen die Hand, die dir schaden wollte, dass der Sohn eines Unterlegenen dich gekränkt? Du warst begeistert, als sie dich beleidigten, die Unrechtmäßigen, die gegen deinen eigenen Vater protestierten. Beide schworen ihm Treue und sagten, Bester, da du bist in der staatlichen Gemeinde, unter dir waren Menschen, die bei Badr getötet worden, und andere Leute von Groll beschränkt, schworen Rache. Deine Treue war über den Köpfen der Leute, Die Leute schworen auch an diesem Tag, außer einigen wenigen, Treue zum Weg des Propheten. Zu Ali, ihrem Imam, gingen sie. Da sagte er: Euer Aufwand ist umsonst. Sie sagten: Nein, wir werden es sicher tun. Da sagte er: Jetzt stellt euch ein und beugt eure Köpfe. So die Menschen wissen, dass ihr dann mit Pfeilen zu mir kommt, so können wir kämpfen. Dann wird Gott einen Weg für uns bereiten, und wir werden sehen, was er tut und sagt. Die Gescheiterten, als sie ihn sahen, entschlossen, also diejenigen, die mit ihm gingen, waren nur 7, während die Treue wurde von allen anderen gebrochen. Wer geschworen hatte, war bei der Verteidigung der Beste. Ich könnte nennen ihre Namen. Er sagte: Ich werde nicht kämpfen, denn ihr seid wenige und die anderen sind viele. So saßen sie still, um zu sehen, was er mit ihnen tun wollte und in welcher Reihenfolge die Aufstellung wäre. Omar kam zu ihnen mit einer Gruppe und sah den Mann, den sie eingesetzt hatten. Das beachtete Omar nicht, bis er die Tür von Fatima erreicht, der Batal-Dame, die zwischen ihm und ihr war. Sie hoffte abzufangen, die den Weg boykottierten. Sie würden sie nicht erreichen. Aber er brach die Tür auf, der erste von ihnen, und bahnte sich einen Weg durch ihren Schleier. Als sie zu weinen gezwungen wurde, um Hilfe zu bitten und zu jammern, sie trafen sie, da sie Fatima misshandelten. Al-Zubayr hörte den Ruf und ging in Eile, aber stolperte. Er nahm sein Schwert, es wurde von ihnen zerbrochen. So haben sie erwischt Al-Zubayr, und er wurde ihr Gefangener. Der Wasi kam mit dem Rest der Männer und sah, ihre Verteidigung war völlig vergeblich. Sie überwältigten sie und brachten sie zu Atek. Er sagte: Was für ein Seufzer ist in meinem Herzen wie Feuer. Ich fühle mich in meinem Geist betrübt. Ihr Mord an Fatima durchbohrt mein Inneres. Sie starb, nachdem er sie misshandelt. Sie ward in der Nacht begraben und auf ihrem Grab ward kein Denkmal errichtet. So weiß niemand, wo sie begraben ist. So ist sie in großer Not entschwunden. Ihr Herr grüßt sie mit allen Völkern, die sie lieben. Sie schwor ihm Treue gegen ihren eigenen Wunsch. Leider, Gott hat für seine Diener große Leiden bereit. Wer aber ein Gelübde ablegt vor Gott, soll nicht sagen: Ich habe nichts gelobt. Möge Allah es bezeugen, dass er schwach geworden, wenn er Treue den Unterdrückern schwor, aus Furcht getötet zu werden. So schwach war Aaron, als Moses die Gebote des Herrn empfing und das Volk das goldene Kalb verehrte. So wurde auch der Wasi getötet, da er Treue schwor dem Wort des Propheten. Sie sammelten das Brennholz vor dem Haus, und diejenigen, die es entzündet hatten, spotteten, während niemand im Haus war außer der gereinigten Herren der Wahrhaftigen, und der Prophet hatte 2 Enkelsöhne. Geschlagen wurde sie und ihrer Rechte beraubt, und es wurden ihr nach des Propheten Tod Wunden geschlagen. Gott trenne die Hände ab, die sie geschlagen haben, und die dies genehmigt und befolgt. Gott möge ihm nie verzeihen, Horror soll ihm werden nach dem Auferstehen aus dem Grab. O Fatima, lichte Herrin, Tochter des Propheten, deine Seele ist weißer noch als Schnee. Im höchsten Himmel wirst du von allen gelobt, Mutter von Hassan und Hussein, höchste Schönheit des Islam, O Fatima. Dein Licht ist heller als die Sonne, O Blume der 7 Himmel, du bist die Einzige, die Eine, Apfel des Auges Mohammeds, Ehefrau von Ali und musterhaftes Modell aller Frauen. Dein Bewunderer bricht in Tränen aus, verloren im Labyrinth der Gefühle, wenn er stiftet ein Gedicht deines Lobes. Ein ununterbrochener Fluss der Tränen, strömend aus den Augen deines Geliebten, verschleiert das Bild, verschleiert seine Sicht. Der süße Duft von Moschus umfasst deine Heiligkeit, wie Khadija, Aisha und St. Maria dir folgen. Halte fest an Husseins Hemd, tränke es im Blut, umarme die Säulen des Thrones. Dieses schicksalhafte Anblick verzauberte mich. Ich flüstere. Der süße Duft von Moschus umfasst deine Heiligkeit, wie Khadija, Aisha und St. Maria dir folgen. Halte fest an Husseins Hemd, tränke es im Blut, umarme die Säulen des Thrones. Dieser schicksalhafte Anblick verzauberte mich. Ich flüstere dir zu: Warum ist es so, o du des Propheten Lieblingstochter, dass du so blass erscheinst? Können meine Eltern Lösegeld für mich geben? Warum lehnst du dich an die Säule zur Unterstützung von Hassan? Die Vision klingt, als hörte ich einen Ruf. Der Ruf Gabriels erschallt. O Gnadenvolle, ich bin durch das Lachen eines Kindes erwacht. O Fatima, Apfel des Auges deines Vaters, dessen kühlen Schatten ich rufe, höre mein Gebet, meine Bitten. Jeder kennt deine Frucht. Lass mich fruchtbar sein, lass mich ein Liebender sein. Meine Wurzeln brauchen Nahrung, meine Seele ist durstig. Sende mir deinen Ali, gib mir deine friedliche Geduld, gib mir einer Henne Fruchtbarkeit. Ich will eine demütige Frau sein. Bring mich in meinen Frühling, lass meinen Nektar locken, die Biene, die eine, die du für mich bist. Dann lass mich für meinen Geliebten tragen, mit starken Gliedern Kinder, bis ich bin, wie du willst, durch meine süße und wundervolle Frucht, o Fatima, Apfel des Auges deines Vaters, mich ernähre mit Liebe. Ich kam einmal in die Stadt Medina, da fragte ich die Menschen, wo ist das Grab von Fatima? Sie antworteten mir, dass niemand das weiß. Lasst uns zurückblicken und durch die Geschichte suchen. Lasst uns die Wahrheit hinter diesem Geheimnis finden. Warum niemand weiß, wo ihr Grab ist, denn sie ist die Mutter von Hassan und Hussein. Lasst uns einen Blick zurückwerfen und suchen das Verbrechen von Anfang an, da alles begonnen, gerade als der Prophet gen Himmel fuhr. Sie planten im Zelt der Sakifa gerecht zu werden, um zu wählen die nächsten Kalifen. Aber sie waren alle bei Al-Ghadir, als der Prophet erklärte, der nächste sei Ali, statt dass sie gegen seinen Willen zu Nabi gingen. Also beschlossen sie, das Haus von Ali anzugreifen. Ali schrie laut genug, wie kannst du es wagen, die heilige Familie so rau zu behandeln? Schon stehst du vor der Tür meines Hauses. Sie haben verbrannt die Tür des Hauses. Es scheint, dass sie nichts vom Propheten gelernt haben. Ein böser Mann hat heftig die Tür eingedrückt, so dass die Tochter von Moabed nicht mehr leben würde. Er drückte gegen die Tür so heftig, er drückte ihre volle Brust, dass Fatima in dieser Welt keine Ruhe mehr finde. Fatima sagte, es scheint, dass der Mensch in der Welt von Satan war gefangen. Er verbrannte die Tür und mein Gesicht schlug er. Es scheint, dass der Mensch geistesgestört und krank war. Er wusste, dass ich schwanger war, aber meinen Fötus trat er. Fatima sagte, Ali, begrabe mich während der Nacht, weit weg von den Augen irgendeines Menschen, denn die Männer haben versucht, dir dein Recht zu nehmen. Sie wissen nicht, dass du vom Licht berufen worden. Sie wissen nicht, dass die Wahrheit mit dir war und dass du mit der rechten Wahrheit warst. Hatte Ali doch noch so viel zu geben. Tatsächlich sah er sie die Rippen von Fatima vernichten. Sie schafften es brutal zu ermorden, seine Frau, und sie nahmen schließlich Mosen das Leben. Sie war die Meisterin neben Mohammed. Fatima würde immer gesehen werden. Diese ist die Tochter des Besten der Menschen. Jetzt verfluche uns nicht Gott wegen der liebevollen Fatima. Jetzt verfluche uns nicht Gott wegen der weinenden Fatima. Aus welchem Grund wurde Fatimas Grab verborgen? Denn ihr Lob ward von der Sure Ul-Kaftar offenbart. Aus welchem Grund wissen wir nicht den Tag? Fatima lag in ihrem verborgenen Grab. Aus welchem Grund wissen wir nicht, wo sich das Grab von Fatima befindet? Denn der Prophet Gottes würde sie immer segnen mit Lob. Aus welchem Grund verdrehen sie die Wahrheit? Denn Fatima starb in ihrer blühenden Jugend. Ich will mich erinnern an die tragische, schmerzhafte Geschichte, mich erinnern an die brennende Tür, die gebrochenen Rippen und die durchbohrenden Nägel, mich erinnern an die Tochter des Gesandten, mich erinnern daran, was passiert ist mit Fatima. Ich will mich erinnern, was mit ihr geschehen, erinnern, was passiert ist mit unserer Mutter, erinnern an das traurige, tragische Ereignis, erinnern an unsere Mutter und klagen, denn sie wird Mutter ihres Vaters genannt. Von den Frauen in dieser Welt gab es keine bessere, sie war die beste von allen, eine bessere als unsere Mutter haben wir noch nie gesehen. Imam Hassan, Imam Hussein, sprecht. Vor der Türe hatten sie das Holz gestapelt, während hinter der Tür stand meine Mutter Fatima. Sie schafften es dann schnell zu verbrennen, die Tür. Dieses Ereignis war ich Zeuge und sah es. Fragt mich niemals, warum ich weine. Dies geschah wegen meiner Mutter. Ich lüge nicht, dass der Böse, der wilde Mann, stieß die Tür auf, so dass meine Mutter Fatima nicht mehr leben sollte. Fatima sagte, O Vater, Sie haben mir meine Rippen gebrochen, Sie haben mir Schmerzen in allen Gliedern verursacht. Er zwang mich und bohrte die Nägel in meine Brüste. Von diesem Tag an, ich kann nicht mehr ruhen. Der Mann war in der Welt von Satan gefangen. Er verbrannte die Tür und mein Gesicht schlug er. Dieser Mann war einfach nur böse und tötete den Fötus, den ich trug. Er hatte mich auch getreten. Sie haben vergessen, dass die Jünger Alis sind die auf der geraden und schmalen Spur. Hassan und Hussein sind Waisen in einem jungen Alter. Dieses Ereignis steht geschrieben auf jeder Seite. Wir müssen der ganzen Welt sagen, was passiert ist. Die Botschaft müssen wir weltweit senden. Oh, ich werde es euch senden, was unsere Mutter Fatima passiert war. Sie verursachten den Tod von Alis Frau und auch das schnelle Ende von Mosens Leben. Stehen mit einem Strick um den Hals, still, noch ein stummer Schrei kam von mir und dem Engel. Und Gott kennt Fatima, dieweil sie hielt ihre Rippen. Zu hören ist ihr Weinen. Mosin ist verloren, das Haus brennt. Schreiend laut, Schweigen, Stille. Mein Ali, unruhig stehend, unfähig, irgendetwas zu tun. Zwei Kinder und der junge Unschuldige, Enkel des geliebten Propheten, weinen Tränen, oh, so viel weh. Meine Mutter, schrie Hassan, mein Vater, schrie Hussein. Kann jemand mir geben ein Auge, mit dem ich Tränen vergieße? Über die Schwere dieser Tragödie liegt mit gebrochenen Rippen Fatima. O Liebhaber ihrer Heiligkeit, fragt mich nicht nach der Macht der Nägel, die durch die Brüste meiner Herren gebohrt wurden. Es genügt, dass es euch bekannt ist und ihre tragische Fehlgeburt. Weint, o Liebhaber, weint über Fatimas Einsamkeit. Alle Augen sind mit Tränen überfüllt. Wendet eure Augen ab vom Verfluchten, der Fatimas strahlendes Gesicht zerschlagen durch Schläge auf des Propheten Geliebten, qualvolle Schläge. Die Hand, die Fatima zu schlagen wagte, war in der Hand die sehr böse Hand, die den Griffel Gottes beschädigt. Weint, o Liebhaber, weint über Fatimas Einsamkeit. Wie kann ich den Kummer erzählen, dass die Beine der Gegner zittern? Wie kann ich nicht über ihre Unterdrückung trauern, wenn ich höre die Engel sie beklagen? Wie könnte ich mich mit der Hand anfreunden, die des Propheten Geliebte dem Erdboden gleichgemacht? Wie kann ich es ertragen zu sehen, den Fürsten aller Gläubigen mit dem Ausdruck seines Grams auf dem Wasser gehen? Weint, o Liebhaber, weint über Fatimas Einsamkeit. Sei Zeuge, o Gott des Hauses, das beim Betreten deine Engel grüßten. Sie ist inzwischen ein Trauerort geworden. O Gott, die Schwelle, die dein Prophet küsste, ist jetzt der Boden für Brandasche. Weint, o Liebhaber, weint über Fatimas Einsamkeit. Der Muslime tiefe Schmerzen, ihr geliebter Prophet ist verschieden, und vor allem für seine Freunde und Verwandten ist es ihres Lebens traurigster Tag. Einer Dame, die seine Tochter, der vor allem das passiert, ist das eine Heimsuchung. Sie war die nächste ihrem Vater. Leider, ihre Probleme haben gerade erst begonnen. Was in den Augen des Propheten ihr Status war, leider haben die Menschen das vergessen. Sie sollte von uns allen respektiert werden. Aber eine harte Behandlung wird sie erfahren. Jeder hatte gehört, wie ihr Vater sagte, meine Tochter ist ein Teil von mir. Für ihre Sicherheit würde er oft beten. Viele aber wollten sie nicht. Sie sollte jede Qual ertragen. Aber seine Worte stießen auf taube Ohren, als seine Anhänger in die Irre gingen. Und es wurden die schlimmsten Befürchtungen realisiert, weil seine Botschaft missachtet wurde. Jeder neue Tag bringt ihr neues Leid. Und nur ein paar Monate wird sie noch leben. Jede Nacht macht sie sich Sorgen um ihr Leid. Ihrem Peiniger kann sie nicht verzeihen. In ihren letzten Tagen ward sie weinend gesehen. Die ganze Nacht lang lag sie wach. Sie schlief nur selten. An ihre Sorgen musste sie immer denken. Die Wunden in ihrem Herzen sind so tief. Die Gedanken an ihren Vater allein verursachen Tränen, die aus den Augenquellen fließen. Und was wird mit ihren Kindern geschehen? Welches Schicksal haben sie zu erwarten? Seid freundlich zu ihnen und kümmert euch um sie. Das will sie für ihre armen Kinder, denn sie wird nicht mehr in der Nähe sein, und sie werden bald Waisenkinder sein. Als sie die Zeit damit verbracht zu weinen, ihre Nachbarn kamen und beschwerten sich. Aber schau, sie liegt bereits zum Sterben. Eure Beschwerde wird vergeblich sein, und der dunkle Moment kommt schließlich und führt sie zu ihrem himmlischen Aufenthaltsort. Trocknet eure Tränen, Kinder, seht ihr sie euch verlassen mit schwerem Herzen, die Hände zitternd und mit großer Angst, trägt Ali sie weg im Sarg während der Nacht, und er sorgt dafür, dass ihr letzter Wunsch erfüllt wird, sie wird ruhen, fern von jedermanns Sicht, so ist sie von dieser Welt für immer verschwunden, die Mutter der Kinder so mutig, aber warum wurde sie begraben in einer Weise, dass niemand kennt ihr Grab? Dein schwarzer Schleier, von Trauer gesättigte, umhüllt deinen Körper aus Licht, es verschleiert dich, unseren schamlosen Augen. O Herrin des Himmels, wie bist du zu Fall gekommen? O Geliebte, wie bist du gekommen und schnitztest auf der Ebene von Kerbala jeden Teil von dir zum Lobe Gottes, trotz deiner außergewöhnlichen Schmerzen? Warst du nicht die, die der Prophet begrüßte? Sind nicht deine Wangen rot vom tropfenden Blut, die berühren seine geliebten Lippen? O stille Kriegerin, wie bist du gegangen in die Zelte, Angriffe duldend auf deine Nachkommen, hörend auf ihre Gebete, während deine Fußspuren lagen unsichtbar auf dem Sand. Deine Tränen fallen unbemerkt. Wer war da, dich zu schützen, als Hussein fiel? Wer war da, dich zu trösten, als Hussein um Hilfe schrie? Und wer hörte deine qualvollen Schreie, als Pferde zertreten Stück um Stück seinen leblosen, unschuldigen Körper? Friede deiner Geduld, meine Herrin, Friede deiner Nachsicht, o Dame, die erhoben wurde von ihren Fundamenten, als die Kalifen kamen zu dir. Siehst du nicht? Der purpurne Himmel verbeugt sich vor dir, die blutende Erde versucht dir zu gefallen. Sünder betteln um deine Vergebung, dein seidenes Haar zeige den Trunkenbolden, deine Schönheit offenbare, schön wie Seinab, deine Würde und Ehre ist groß. Wenn er von den Ungläubigen gepeitscht, von den Ungläubigen verhöhnt, betastet von Ungläubigen, dein Sohn versucht, dein Bild zu schützen, dann, wie musstest du ihre schleimigen Hände auf deinen Wangen ertragen, die Nägel drangen in dich, der betrunkenen Atem berührte deine Haut. Mit deiner Töchter Seelen wurdest du auf ein Kamel gezwungen, ausgetrocknet und hungrig, vorgeführt, geschlagen, ausgepeitscht, missbraucht, zu Boden geschleudert, man warf Essensreste auf dich, du wurdest bespuckt, man hatte Steine geworfen auf die Königin des Himmels. Wie bist du zu Fall gekommen, o Königin der Herzen? Deine Worte trafen auf taube Ohren, dein seidenes Haar flocht einen Fluch auf sie, wie du verkündetest die Botschaft des Vaters, du ließest die Gegner ohne Argumente. Eine Masse von erbärmlichen Würmern, von deinen Strahlen getötet. Ich weine um dich, meine Dame, ich weine für dich, und ihre, die ihre noch nie wirklich geehrt habt. Kommt wie Sklaven gedemütigt an meine Seite und sammelt meine Tränen für meine eigene Rettung. Die Knospe entfaltet für uns durch Gottes Wort, aufschlussreich ihr Duft, der uns verzaubert, Parfüm unseren Köpfen, verführerische in Richtung Paradies. Oh, es stieg von Gott die Zartheit und Sanftheit dein herab, macht Bienen aus deinen Jüngern, bereit für ihre Königin zu sterben. Deine Liebhaber werden vernichtet, aber deinen Duft bewahren sie, während Ali sah, wie sie dich unterdrückten, die Tränen aus den Augen strömten, Ursache der verwelkten Blütenblätter, um wieder zu wachsen, Bewässerung des Bodens der Geburt in Trauer. Wie du auf den Boden sankest, wir waren voller Fragen, welcher Staub dich wiegte. In Medina verloren, summend hin und her, wir versuchten vergeblich, deinen Duft zu riechen, du wurdest besiegt durch Omas Hand. Ich habe mich immer danach gesehnt, die Gedanken zu präsentieren, den Schmerz, die Qual, die Fatima nach dem Heimgang ihres Vaters aus der Sicht eines Liebhabers erduldet. Ich bin jemand, der innig bewundert Fatima, doch so sehr ich es versuche, ich sehe keinen Erfolg. Letzte Nacht, als ich nahm meinen Stift vom Tisch, hatte ich nur ein Ziel, ein Gedicht für die Dame des Paradieses zu komponieren. In meinen Augen und meiner Vision, ich im Denken ihre Persönlichkeit zu segnen begann, aber wie immer ich die Worte formen wollte, Keine Worte standen auf dem Papier. Ich frage mich oft, was für Sünden ich begangen habe, dass mein Herz kann seine Gesten nicht ausdrücken, dass meine Hand nicht schreiben kann und meine Gedanken erzählen. Oh Gott, wenn ich Fatimas Grab nicht besuche, gib mir wenigstens fließende Worte. Das ist mein Flüstern, mein Gebet und meine Bitte. Das Gedicht meiner Liebe zu dir, dass ich dich verewige, o Dame des Paradieses, an deiner Haustür, ich habe einen Platz besetzt, zum Wohle deines Hassan. Lehne mich nicht ab, ich bin ein Diener, der von dir auserwählt werden will. Wähle mich, auch wenn ich nicht würdig bin, denn deine Gnade geht weit hinaus über die Tinte meiner Feder. O Fatima, du bist die sanfte Brise der Morgenröte, und ich eine einsame Wolke am Himmel, warten darauf, von dir berührt zu werden. O Fatima, du bist der Anfang und die Erzeugung von Gerechten. O Fatima, von deinem Schoß 12 Monde die Welten erhellen. O Fatima, durch deine Schönheit wird die Sonne gedemütigt. O Fatima, die Engel Gottes begeben sich in dein Zuhause. O Fatima, die Ecke deines Hauses ist der Ort, da sich sammeln die Engel. O Fatima, du bist Kadishas Reflexion, ein himmlischer Duft von Licht. O Fatima, Propheten bewahren deinen Namen, Propheten der Liebe, die du lebtest. O Fatima, du bist für Mohammed eine Frucht nach den Jahren der Not, eine Antwort auf seine Gebete am Vormittag. Du bist die Antwort auf die Sure Ad-Duha. Darf ich dein Sklave sein? In Gnade werfe mir einen Blick zu, vom höchsten Gipfel des Paradieses, Blick auf mein Herz, das deinen schönen Namen liebt, Fatima. Fatimas Leben. Fatima ward 18 Jahre, ist die Tochter des Propheten, ist die Mutter aller Frauen aller Welten. Fatima steht damit über allen Müttern aller Frommen. Andere nennen sie die Fürstin aller Frauen aller Welten. Fatima ist Braut des Ali, Fatima ist Mutter Hassans, Fatima ist Mutter Husseins, Zainab Kubras und Umm Kulthums. Im Koran 4 beste Frauen werden von dem Herrn gepriesen, mit Aisha und Khadija, Fatima und Sankt Maria. Fatima gilt als die beste und die schönste aller Frauen, ihr gewidmet ist die Sure von des Guten Überfülle. 40 Tage musste fasten, einst vor der Geburt der Tochter, der Prophet vor ihrer Zeugung in dem Mutterschoß Khadijas. Als dann die Geburt der Tochter nahte, musste ihre Mutter, 48 Jahre alte Mutter von der Hoffnung lassen, auf den Beistand ihrer Freundin, denn die Freundin aus dem Stamme wilder Quraisch boykottierte des Propheten Gottes Glauben. Engel kamen, Himmelsmädchen, Huris aus dem Paradiese, als nun Fatima geboren, kamen aus dem Venushimmel. Manche sagen, unsere liebe Frau Maria, Jungfrau Mutter des Messias, war zugegen, als die Fatima zur Welt kam. Gott sprach selber zum Propheten, nenne Fatima die Tochter, denn der Name soll bedeuten, sie bewahrt uns vor der Hölle. Die Schiiten sagen nämlich, dass die Tochter ward geboren in dem 5. Jahre nach der Geistberufung des Propheten. Die Sunniten sagen aber, dass die Tochter ward geboren in dem 8. Jahre vor der Geistberufung des Propheten. Fatima ward aber sicher in die Welt gebracht am Freitag. Freitag, o du hoher Freitag, Tag der Venus, Tag des Kreuzes. Fatima ist ganz gewiss die erste Frau, die je gekommen in den Himmelsgarten Eden, in das Paradies des Höchsten. Also sagte der Prophet auch, ist nur Fatima zufrieden, also bin ich auch zufrieden, aber ihr Zorn ist auch mein Zorn. Wer der Fatima in Liebe zugetan, der Wunderschönen, der ist Freund auch des Propheten und des Allerbarmens Gottes. Wer der Fatima erfreuet, der erfreuet den Propheten. Wer der Fatima verärgert, der verärgert den Propheten. Fatima ertrug als kleines Kind schon den Boykott des Glaubens und verlor in frühen Jahren schon ihre Mütterchen Khadija. Fatima versuchte liebend, ihren Vater, den Propheten, über den Verlust zu trösten, den Verlust der Ehegattin. Fatima versorgte häuslich den verwitweten Propheten, übernahm auch Mutterpflichten in der gläubigen Gesellschaft. Daher Fatima genannt wird, Mutter ihres Vaters, Friede, also nennt man Sankt Maria gleichsam auch des Vaters Mutter. Zur Erziehung seiner Tochter nahm der Witwer sich ein Weibchen, die Salama genannt wird, welche Fatima erzogen. Gerade eben ausgewandert, nahm sich Fatima zum Gatten Ali, hochbeglückter Ali, der von Fatima geliebt wird. In der Folge Alis Gattin widmete sich der Erziehung ihrer Kinder, welche Helden für den Glauben werden sollten. Fatima war oft beim Heere zur Verteidigung des Glaubens, anzufeuern Gottes Helden durch ihr Fasten, durch ihr Beten und bei den verletzten Helden mit der Gottesliebe Wunden. Fatima als Krankenschwester wirkte voll von Allerbarmen. Und wo Fatima gebetet, während Gottes Helden stritten, diese Nischen ihrer Andacht, das sind Orte der Verehrung. Fatima erlebte voller Trauer dann des Vaters Sterben. Der Prophet vor seinem Tode hat ihr was ins Ohr geflüstert. Was hat der Prophet geflüstert, was ihr Antlitz ließ erstrahlen? Sie wird sein die Erste, die ihm folgt in Gottes Garten Eden. Nach dem Tode ihres Vaters lebte Fatima nicht lang mehr, etwa 95 Tage. Fatima starb 18-jährig. Fatima hielt eine Rede gegen Alis Widersacher. Ali schrieb zu ihrem Trost das Büchlein Fatimas der Schönen. Fatima im Testamente bat den frommen Gatten Ali, dass ihr Körper wird getragen, auf der Bahre zu dem Grabe, in der Nacht, dass keiner sehe, wo liegt Fatima begraben, dass die Widersacher niemals schänden können die Gebeine. Doch wenn Mahdi einst zur Erde kommen wird, dann offenbart er seinen Jüngern, wo begraben Fatima die schöne Frau liegt. 1917 aber, nach Geburt des Sohnes Gottes, ist in Fatima erschienen, unsere liebe Frau Maria. Litanei der Namen Fatimas. Ehre sei Gott dem Herrn in seiner Macht. Ehre sei Gott dem Retter in seiner Weisheit. Ehre sei Gott, der Geist ist, in seiner Barmherzigkeit. Ehre sei dem einen und einzigen Gott. Sei gegrüßt, Fatima, du Dienerin Gottes, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Gerechte, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Hohe, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Großartige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Kenntnisreiche, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Aktive, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Tatkräftige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Höchste der Frauen, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Einzigartige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Erleuchtete, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Erkenntnisreiche, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Keusche, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Respektierte, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Wohltat, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Immanente, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Blume, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Wesen des Propheten, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Segen der Frauen, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Freigeistige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Große, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Wunderschöne, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Pfad des Lichtes, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Ehre der Auswanderung, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Anhängerin des Propheten, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Eloquente, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Eröffnende, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Geliebte, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Gegenwärtige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Pilgerin, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Weise, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Sanftmütige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Wundervolle, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Beweis, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Stolz Evas, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Edle, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Überfülle, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Nacht der Bestimmung, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Königin der Reinheit, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du, mit der Gott zufrieden ist, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du große Maria, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Reine, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Dame, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Gesegnete, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Ereignis, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Veredelte, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Reinigende, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Bestimmte, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Ratgeberin, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Licht, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Erhebende, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Zufriedene, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Verherrlichte, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Sehnsüchtige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Wahrhaftige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Herrin, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du dich Niederwerfende, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Rechtschaffende, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Vollkommene, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Fürstin, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Fürstin der Frauen der Welten, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Fürstin der Welten, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Fürsprecherin, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Gnadenvolle, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Heilende, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Zeugin, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Wahre, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Reine, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Gottesfürchtige, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Mutter ihres Vaters, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Mutter des Buches, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Mutter der Leidenden, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Schutzherrin, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Erleuchtende, bitte für uns. Sei gegrüßt, Fatima, du Bescheidene, bitte für uns. Gott, unser Herr, voller Macht und Weisheit und Barmherzigkeit, erhöre die Gebete aller Gottesfürchtigen und schenke allen Gottgläubigen, Juden, Christen und Muslimen, den Frieden Gottes und die Auferstehung der Gerechten. Fatimas Hochzeit. Als unsere liebe Fatima 9 Jahre alt war, war sie schon reif und eine ausgewachsene Frau, die intellektuell gereift und voll von Tugenden und Anstand. Gott schmückte sie mit großem Geist und einer ungeheuren Weisheit und einer auserlesenen Schönheit. Sie hatte zahllose Talente und ihr Charakter übertraf der anderen sterblichen Charakter. Das gläubige Empfinden und die Kenntnisse der Poesie und Prosa waren unbegrenzt. Man kann zu dem Ergebnis kommen, dass sie die weiseste und reinste und schönste Frau der Erde war. Tatsächlich zeigt uns die Geschichte kein anderes Weib, das so gebildet, so weise war und so begnadet wie Fatima, nur Sankt Maria, die Mutter Gottes, übertraf sie. Aus diesem Grunde ist es klar, dass des Propheten Weggenossen die schöne Tochter freien wollten. Doch immer sprach der Seher Gottes: Die Angelegenheit der Hochzeit ist Gottes Angelegenheit, und Fatima nimmt den zum Mann, den Gott der Herr vorherbestimmt. Und darum sagte Misri dies: Die Häuptlinge der Stämme hielten um ihre Hand an, der Prophet des Vaters lehnte aber ab und sagte in der Angelegenheit des Bräutigams für Fatima: Ich warte auf ein Wort des Herrn. Omar und Abu Bakr waren auch unter jenen Männern, die um ihre Hand anhielten, aber der Seher Gottes lehnte ab. Auch Rahman hielt um ihre Hand an, das ignorierte der Prophet. Und Anas ibn Malik sagte: Einst Abu Bakr kam zum Seher, er wollte den Propheten sehen. Als er sich setzte, sagte er: O Seher, du Gesandter Gottes, du weißt doch sicherlich, wie ich ganz hingegeben bin an Gottes und wie ich diene Gottes Wort. Da sprach der Seher Gottes dies: Was ist's, was du von mir begehrst? Und Abu Bakr gab zur Antwort: Ich wünsche, dass du Fatima übergibst zu meiner Ehefrau. Als dies der Seher Gottes hörte, da schwieg er still und sagte nichts. Und Abu Bakr kehrte heim und sprach zu seinem Freunde Omar: Ach, Bruder, ich bin ruiniert. Und Omar sagte zu dem Freund: Was ist denn Schreckliches passiert? Und Abu Bakr gab zur Antwort: Ich hab gefreit um Fatima beim Seher Gottes, aber er hat seine Tochter mir verweigert. Und Omar sprach zu Abu Bakr: So warte hier, ich werde gehen zum Seher Gottes, werde freien um Fatima, des Sehers Tochter. Und Omar ging zum Seher Gottes und setzte sich und sprach zu ihm: Gesandter Gottes, du weißt sicher, wie ich dem Herrn ergeben bin und wie ich diene Gottes Wort. Der Seher Gottes fragte Omar: Was ist's, was du von mir begehrst? Und Omar sprach zum Seher Gottes: Ich möchte Fatima zur Frau. Ihn ignorierte der Prophet, wie ignoriert er Abu Bakr. Und Omar kehrte heim zum Abu Bakr und sagte: Bruder, der Prophet und Seher Gottes wartet auf ein Gotteswort betreffs der Hochzeit. Omar und Abu Bakr schickten nun ihre Töchter zum Propheten und ließen ihre Töchter bitten. Die Väter wollten Fatima zur Ehegattin sich gewinnen. Als der Prophet die Töchter hörte, da sprach er zu den jungen Mädchen: Wird keiner ihr Fatimas Gemahl, ehe ich nicht höre Gottes Wort. Wenn ich erkenne Gottes Willen, dann feiert Hochzeit Fatima. Wahrscheinlich wollte der Prophet vermeiden, Abu Bakr grad zu sagen, und auch Omar das erwartet auf den Richtigen, denn Omar und auch Abu Bakr nicht waren würdig seiner Tochter. Denn Fatima war hoch erhaben an Schönheit, Weisheit, Geist und Gnade. Und Ali war im Haus von Ma'ad, bis er gewandert nach Medina. An einem schönen Tag war Ali still in den Gärten von Medina, als Sa'ad zu ihm kam und sagte: Was hindert dich daran zu freien um Fatima als deine Frau? Du bist der Vetter doch der Schönheit. Und Omar trat zu Ali, sprach: Was hindert dich daran zu freien um Fatima als deine Frau? Und Ali gab zur Antwort Omar: Ich fürchte, dass der Seher Gottes sie mir nicht gibt zur Ehefrau. Und Oma sagte drauf zu Ali, wenn er sie dir nicht gibt zur Heirat, wem soll er dann die Tochter geben? Du bist von allen Kreaturen der Nächste doch des großen Gottes. Tatsächlich hatte Ali still geschwiegen von dem Wunsch zu freien die wunderschöne Fatima, weil Ali schüchtern war und wagte es nicht zu bitten den Propheten, und auch weil Ali nichts besaß, kein eigenes Haus, kein eigenes Land, wie sollte er da freien können, wo sollte er leben mit der Frau? Und Fatima war keine Frau, die einer schlecht behandeln durfte und dürfte herabschauen auf die Frau. Nein, Fatima stand über Ali. Doch Ali ging zu dem Propheten und hielt um seiner Tochter Hand an. Der Seher war der absolute Regent muslimischer Gemeinde und also auch der frommen Tochter, doch gäbe er nie sein Einverständnis, wenn nicht die Tochter zugestimmt. Nein, freien konnte Fatima nur der, den Fatima selbst wollte. So der Gesandte sprach zu Ali, ach, viele haben schon gefreit und meine Fatima begehrt, doch sie hat alle abgelehnt. Ich schaute das auf ihrem Antlitz. Nun warte, Ali, bis ich dir die Antwort meiner Tochter bringe. Und der Prophet verließ nun Ali und informierte seine Tochter, dass Ali gern sie freien möchte. Da musste Fatima nicht fragen nach Alis Alter, Alis Arbeit. Sie kannte ja sehr gut den Vetter und seinen heiligen Charakter und wie er war dem Herrn ergeben und wie er diente Gottes Botschaft. So sprach ihr Vater lediglich, »O Fatima, du kennst ja Ali und wie er steht zu dir und mir und wie er Gott ergeben ist und gläubig ist an Gottes Wort und wie er dient dem Willen Gottes. Ich bat den Herrn, dass er dir gebe, die beste aller Kreaturen, dass er dir gebe einen Mann, der beliebteste bei Gott ist. Nun Ali äußerte den Wunsch, dass du ihn nimmst zum Ehemann. Wie ist dein Wille, Fatima?« Nun, Fatima gab keine Antwort, doch war auf ihrem Antlitz auch nicht eine Spur des Widerwillens. Da stand der Seher Gottes auf und sagte jubelnd, »Gott ist groß, dein Schweigen ist dein Einverständnis.« Der Seher sah das Schweigen als ihr Einverständnis an, denn schüchtern und schamhaft kann ein junges Mädchen, das unberührt ist von Begierde, nicht äußern lauthals ihren Wunsch nach einem ganz bestimmten Freier. Sie wagt zwar offen abzulehnen, Zustimmung aber gibt sie schweigend. So tut ein unberührtes Mädchen, so auch die keusche Fatima. Nun eilte der Prophet zu Ali und gab der Tochter Einverständnis, dem Hoffenden bekannt, und fragte nach den Erfordernissen für die Hochzeit, denn notwendig ist die Brautbegabe für den Ehebund. So sagte also der Prophet zu Ali, hast du irgendwas, was du der Schönheit geben kannst? Und Ali sagte zum Propheten, ich habe nur ein scharfes Schwert und ein Kamel, um zu bewässern die Palmen, und ein Kettenhemd. Da sagte der Prophet zu Ali, du brauchst das Schwert, dich zu beschützen vor Gottes Feinden und den deinen, und brauchst auch das Kamel, die Palmen im Garten zu bewässern. Nun, so bringe mir das Kettenhemd, verkaufe du dein Kettenhemd und den Ertrag gib Fatima. Und Ali hat das Hemd verkauft und brachte die 500 Dirham dem Seher Gottes für die Tochter. Der Vater und die Tochter waren mit dieser Summe einverstanden. Der Seher Gottes gab die Tochter für eine so geringe Summe dem Bräutigam zur Ehefrau, um allen Gläubigen zu zeigen, dass Armut ist kein Hindernis für eine gottgewollte Ehe. Gott gab die schöne Fatima zur Ehefrau dem frommen Ali, bevor der Seher selbst sie nehme, zur Braut in sein Prophetenbett, er, der Prophet, der wahre Mann, da sich die junge Zainab nahm, die er gesehen im Nachthemd stehen, in ihrem Haus, die Ehefrau, war seines Pflegesohnes Said. Doch Zainab war so heilig nicht, wie Fatima, die voll der Gnade. Auf, Ali, gehe zur Moschee, ich komme auch, in der Moschee, gefeiert wird der Ehebund von Ali und von Fatima. Und so erhob sich Ali, eilte zum Gotteshause. Unterwegs begegneten ihm Abu Bakr und Omar, denen er erzählte die Freudenbotschaft seiner Liebe. Auch der Prophet erreichte nun das Gotteshaus von Glück bewegt. Da wies er Bilal an, nun rufe die Stämme in das Gotteshaus. Als die Muslime nun gekommen, bestieg die Kanzel der Prophet. Er pries und lobte Gott, den Vater, und sprach: Ihr Brüder und ihr Schwestern, der Engel Gabriel kam grad zu mir herab vom höchsten Thron und überbrachte mir die Botschaft, dass Fatimas und Alis Hochzeit im Himmelreich gefeiert wird. Und Gabriel gebot mir lächelnd, dass auf der Erde soll gefeiert voll Freude werden ihre Hochzeit. Drum lade ich euch als Zeugen ein. Nach diesen Worten setzte sich der Seher zu den Gläubigen und sprach zu Ali: Steh nun auf, gelobe Treue deiner Braut. Und Ali sich erhob und sprach: Ich danke und ich preise Gott für alle Gnade, die er mir gewährte, und bezeuge, dass der Herr allein ist wahrer Gott. Ihr Brüder und ihr lieben Schwestern, Gott gibt sein Jawort zu der Hochzeit und segnet Fatima und Ali. Gott hat mir meine Braut erwählt, hat Fatima für mich bestimmt. Des Herrn Gesandter hat die Tochter mit mir vermählt. Mein Kettenhemd nahm er als Morgengabe an. Fragt ihn, seid Zeugen unserer Ehe. Die Frommen in dem Gotteshaus, den Seher Gottes, fragten: Hast du Fatima vermählt mit Ali? Der Seher Gottes gab zur Antwort: Ja, Brüder, ja, ihr lieben Schwestern. Darauf erhoben alle sich und sprachen: Segne Gott der Herr die Ehe Fatimas und Alis und schenke euch getreue Freundschaft und süße Liebe füreinander. Anschließend nach dem Gottesdienst, der Seher Gottes kehrte heim, da wies er alle Frauen an, ein Fest der Freude zu bereiten. Die Ehe ward geschlossen an dem ersten Tag des Dhul-Hijjah, im dritten Jahre nach der Hirja. Der Seher Gottes sagte Ali, er soll das Kettenhemd verkaufen, um den Erlös als Morgengabe für seine Gattin aufzubringen. 500 Dirham brachte es ein, und Ali überreichte dem Propheten diesen Geldbetrag. Und der Prophet rief Abu Bakr und Bilal und Salman zu sich, gab ihnen einen Teil des Geldes und sagte, dass sie kaufen sollten, was in dem Haushalt ward benötigt. Ein wenig Dirham gab er Asma, sie solle kaufen ein Parfüm von Rosenöl für Fatima. Den Rest des Geldes gab der Vater um Salama zur Aufbewahrung. Und Abu Bakr hat berichtet, als ich das Geld bekam vom Seher des Herrn, da zählte ich das Geld, es waren etwa 70 Dirham. Da kaufte ich ein weißes Kleid, da kaufte ich ein großes Kopftuch und eine Dattelpalmenmatte. Ich kaufte zwei Matratzen, eine gefüllt mit weicher Lämmerwolle, die andere mit Palmenfasern. Dann Kissen auch von Ziegenfell und eine Matte auch von Bast und eine Mühle für das Korn und eine große Messingschale und einen großen Lederbeutel, um Wasser darin zu befördern. Ich kaufte eine Wäschewanne und eine Schale für die Milch und ein Gefäß zum Wassertrinken und einen Vorhang feiner Wolle. Ich kaufte eine Wasserkanne zum Händewaschen nach dem Stuhlgang und einen schlichten Krug aus Ton. Als dem Propheten ward gebracht die Morgengabe Fatimas, ihm Tränen traten in die Augen, als er betrachtete die Gaben. Er sprach zum Himmelreich empor: O Vater, segne ihre Ehe, ihr Hausstand überwiegend nur aus ungebranntem Ton besteht. Und es berichtet Ali dies: Wohl einen Monat lang genierte ich mich, mit des Propheten Tochter zu sprechen, doch der Seher Gottes sprach oft, wenn wir alleine waren: Nun, Ali, bist du auch zufrieden? Ich habe dich nach Gottes Willen der schönsten aller Frauen vermählt. Da kam der Bruder Alis zu dem Bräutigam und sagte: Bruder, ich freue mich über deine Heirat. Was sagst du dem Propheten nicht, dass du nun Fatima ins Haus dir holen möchtest? Ali sprach: Ich würde das sehr gerne tun, doch schäme ich mich, mit dem Propheten davon zu sprechen. Akil sprach: Bei Gott, wir wollen zu ihm gehen. So Ali ging mit seinem Bruder zum Haus des heiligen Propheten und auf dem Weg begegnete den beiden Brüdern Ummu Ayman. Sie sagten ihr, was sie begehrten, und Ummu Ayman sprach zu ihnen: Lass mich mit dem Propheten reden. In solchen Angelegenheiten sind Worte eines Weibes besser. Und Ummu Ayman und die anderen verehrten Frauen gingen zum Propheten, und sie sprachen: O Gesandter Gottes, sie wird kommen in einer Angelegenheit, die sehr Kadischa freuen würde, wenn sie noch lebt auf der Erde. Als sie Kadisha nannten, da begann der Heilige zu weinen. Er sprach: Kadisha, ach, Kadisha, wo finde ich jemand wie Kadisha? Als mich die Leute alle mieden und meiner Botschaft widerstanden, da stand sie treu an meiner Seite und gab mir neuen Lebensmut. Sie gab die ganze Habe Gott, gab alles der Mission des Herrn. Kadisha war die Frau, von der mir Gott der Herr geoffenbart, dass er ihr baut im Paradies ein großes Lustschloss aus Smaragden. Und Ummu Salama bestätigt: Was du da von Kadisha sagst, ist alles wahr, o Seher Gottes. Gott möge uns an ihrer Seite ins Paradies des Himmels rufen. Doch, o Gesandter Gottes, Ali will seine Gattin zu sich holen. Da sagte der Prophet des Herrn: Was spricht er nicht mit mir darüber? Die Frauen gaben ihm zur Antwort: Er schämt sich, Ali ist zu schüchtern. Da sagte der Prophet den Frauen: Bringt mir den lieben Ali her. Als Ali zu ihm trat, da sprach der Seher Gottes: Lieber Ali, du möchtest deine Gattin holen? Und Ali sagte zum Propheten: Ja, gerne, o Gesandter Gottes. So sagte der Prophet zu ihm: Gott möge seinen Segen geben. Gleich morgen Abend will ich alles bereiten für die Hochzeitfeier. Den Frauen wies er an: Schmückt meine geliebte Fatima mit Schmuck zu ihrer Hochzeit und besprüht sie mit Parfüm und schmückt den Raum, wo wir die Hochzeit feiern wollen. Der Seher Gottes sprach zu Ali: Zum Hochzeitsfest gehört ein Gastmahl. Und Sa'ad, der die Worte hörte, der sprach: Ich werde zu der Hochzeit einen Rind den vielen Gästen schlachten. Die anderen Freunde des Propheten zum Gastmahl gaben, was sie hatten. Der Onkel Alis sprach zu Bilal: Bring her das Rind von seiner Weide. Er sprach zu Ali: Schlacht das Rind. Darauf gab er 100 Drachmen, sprach: Und kauf Salat und Brot und Quark und kaufe Joghurt auch zum Trinken. Und der Prophet wies Ali an: Zum Gastmahl lade, wen du willst. Und Ali lud viele Gläubige zum leckern Hochzeitsmahle ein, das da aus Brot und Fleisch bestand, Salat und Knoblauch, Quark und Joghurt. Da viele Gäste kamen, doch nicht alle konnten in dem Haus gemeinsam gleich bewirtet werden, so setzte Ali jeweils 10 Personen an das Esstuch und sie aßen von dem Hochzeitsmahl. Der Heilige bewirtete persönlich Alis Hochzeitsgäste. Hamza und Abbas waren da, die Onkel des Propheten und auch Alis lieber Bruder Akil. Auf diese Art und Weise also, indem sie gruppenweise wurden bewirtet, konnten viele Gäste gesättigt werden. Nach dem Mahl, als alle satt geworden waren, da ließ der Seher Gottes alles, was übrig blieb, den Armen geben. Und auch für Fatima und Ali, er legte ein Gericht beiseite. Die Frauen schmückten Fatima und parfümierten die Geliebte. Dann rief der Seher Gottes: Ali, ließ ihn zur rechten Seite sitzen und Fatima zur linken Seite. Er drückte beide an sein Herz und küsste beide auf die Stirn. Dann nahm er seiner Tochter Hand und legte sie in Alis Hand. Zu Ali sprach er: Fatima ist eine gute Ehefrau. Zu Fatima sprach er: Und Ali ist ein getreuer Ehemann. Nun wandte er sich an die Frauen und sagte: Nun begleitet ihr das Brautpaar in das Schlafgemach und lasset Lust und Wonne walten. Doch tut nichts oder sagt doch nichts, was Gott dem Ewigen missfällt. Die Frauen begleiteten das Brautpaar ins Brautgemach und der Prophet dem Brautpaar folgte ins Gemach. Als er den Raum betreten hatte, ließ er ein Schälchen Wasser bringen und so benetzte er die Tochter und ließ sie ihren Mund ausspülen. Dann ließ er noch ein Schälchen bringen, benetzte seinen Schwiegersohn und ließ ihn seinen Mund ausspülen. Dann küsste er die beiden Gatten und hob die Hände hoch zu Gott und betete: O Gott, mein Vater, nun segne diese Eheleute und lass aus ihnen Kinder kommen. Er wollte nun den Raum verlassen, doch Fatima hielt ihren Vater an dem Gewand zurück und weinte. Er sprach: O vielgeliebte Tochter, ich habe dich vermählt dem besten, gelehrtesten und klügsten Mann. Mit diesen Worten schritt er auf die Türe des Brautgemaches zu und sprach: Gott möge euch behüten, Gott möge segnen eure Kinder. Ich bin der Bruder eurer Freunde und bin der Gegner eurer Feinde. Nun aber nehme ich Abschied, Kinder, und ich vertraue euch dem Herrn. Er schloss die Türe hinter sich und sagte zu den lieben Frauen: Nun kehrt in eure Häuser heim, denn niemand soll das Brautpaar stören. Und so entfernten sich die Frauen. Als auch der Seher gehen wollte, sei er das eine Frau geblieben. Er fragte: Hast du nicht gehört, dass keiner soll das Brautpaar stören? Sie sagte: Ich bin Asma, Herr. Du sagtest, nun verlass dies Haus. Doch mich betrifft das nicht, mein Herr. Ich als Kadischa starb, war bei ihr, und als ich merkte, dass sie weinte, da sagte ich zu ihr, warum denn weinst du, liebe Frau Kadischa? Du bist die beste aller Frauen und bist Gemahlin des Propheten, der ist das Paradies verheißen. Kadischa aber gab zur Antwort, ich weine, weil ich weiß, ein Mädchen braucht in der Nacht der Hochzeit Hilfe und einen mütterlichen Beistand. Wenn ich nun scheide aus der Welt, wer spendet Trost an Fatima? Sie wird in ihrer Hochzeitsnacht nicht mütterlichen Beistand haben. Und also sprach ich zu Kadischa, wenn ich in jener Nacht noch lebe, dann bin ich Beistand Fatima, dann werde ich ihr nahe sein als die Vertraute in der Nacht. Als der Prophet den Namen hörte, Kadischa, flossen ihm die Tränen aus seinen schwarzen Augenquellen. Er sprach, o liebe Mutter Asma, deswegen bist du hier geblieben? Sie sagte, ja, Gesandter Gottes. Er sprach, so halte dein Versprechen. Ende. Ehre sei der Jungfrau Mariam.